Guten Morgen beim Weichspüler-Podcast. Heute erzähle ich euch mal von meiner täglichen Arbeit, das, was ich tun muss, um mein Brot zu verdienen. Und zwar bin ich Hausgeräte-Kundendiensttechniker. Das heißt, ich fahre durch die Gegend und repariere Hausgeräte. Mein Tag fing also so an, dass ich um 7.30 Uhr mich ins Auto gesetzt habe und kurz vor 8 in der Firma war. Dort habe ich dann meine Aufträge von gestern abgegeben und meine neuen Aufträge für heute eingesammelt. Falls Ersatzteile schon bestellt wurden oder im Voraus geliefert wurden, dann habe ich die schon eingepackt. Und jetzt bin ich unterwegs nach Bergheim in der Nähe von Köln. Das war eine Fahrzeit von etwas über einer Stunde. Beziehungsweise ich habe jetzt noch 22 Kilometer, 17 Minuten vor mir. Und fahre jetzt zu einem Kunden, wo ein Kollege vorher schon mal war. Der Kunde hat angegeben, dass sein Ceranfeld, sein Induktionskochfeld auf der rechten Seite nicht mehr funktioniert. Der Hersteller hatte im Voraus schon einen Anschlusskasten geschickt. Der Kollege ist dahin gefahren und hat dann festgestellt, dass der Anschlusskasten gar kein Anschlusskasten ist, sondern ein Backofen-Wahlschalter, der in dem Gerät gar nicht verbaut wurde. Dementsprechend hat er dann jetzt die Elektronik für die rechte Seite bestellt und die habe ich jetzt bei. Und dann werde ich gleich mal die Elektronik einbauen und hoffen, dass das Gerät dann wieder funktioniert. Ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man als Zweiter dahin fährt, sprich im Grunde die Diagnose seines Kollegen dann fertigstellen muss, wenn man selber keine Diagnose gestellt hat. Man muss sich also wirklich auf seine Kollegen verlassen können. Und da wir ja im Grunde keine Teamworker sind, sondern alles Einzelkämpfer und jeder so seine Methoden der Diagnostizierung hat, kann das mitunter auch schon mal schief laufen, sodass man dann im Nachhinein eine weitere Diagnose stellen muss und dann eventuell auch noch ein weiteres Ersatzteil bestellen muss. Scheint in diesem Falle hier jetzt nicht ganz so schlimm zu sein, weil, wie gesagt, die rechte Seite fällt aus. Die komplette rechte Seite habe ich bekommen. Sieht also nach einem einfachen 1:1 Tausch aus. Und dann werde ich gleich mal berichten, wenn ich da wieder raus bin. So, ich bin jetzt beim ersten Kunden raus. Es handelte sich also dort um ein autarkes Induktionskochfeld, das der Kunde bei einem Online-Versandhändler erworben hatte. Mir zugeschickt wurde, wie schon gesagt, die Elektronik für die rechte Seite. Die kommt komplett als Elektronik mit Induktoren. Austausch ist da sehr einfach. Man öffnet also oder man löst 6 Schrauben. Dann kann man das Ceranfeld-Oberteil von der Wanne lösen und in der Wanne liegen dann die beiden Elektroniken, die man einfach so anheben kann. Die sind einerseits mit der Netzleitung verbunden, sprich 2 Stecker auf der einen Seite und dann haben die noch eine Busdatenverbindung zur Bedienelektronik, ist auch nur ein Stecker. Gut, dann habe ich die Sachen ausgetauscht 1:1. Weil mir der Fehlercode E5, der im Display angezeigt wurde, auch nichts sagte. Dann hat der Kunde die Spannung wieder eingeschaltet und siehe da, der gleiche Fehlercode trat auf. Da ich ja vorher keine Diagnose gestellt hatte, habe ich die dann jetzt mal eben nachgeholt und dann ist mir aufgefallen, dass eine Phase fehlte. Da das Ceranfeld zum Glück dreiphasig angeschlossen war, aber nur 2 Phasen braucht, habe ich dann die eine Phase umgeklemmt. Allerdings trat der Fehler dann immer noch auf, plus einem zusätzlichen Fehler E4. Dann habe ich ein bisschen rumgedoktert und habe die Elektroniken untereinander so ein bisschen hin und her getauscht. Ich hatte jetzt 3 und brauchte nur 2. Und siehe da, irgendwann habe ich es dann zum Laufen gekriegt. Wobei nicht nachvollziehbar ist, warum dann der Fehler E5 trotzdem weiterhin aufgetreten ist und dazu noch ein Fehler E4 kam. Wie gesagt, zu den Fehlercodes kann ich keine Aussage treffen. E5 scheint wohl einfach nur zu heißen, ich habe keine Spannung anliegen. Und E4 scheint dann wohl eine Kommunikationsverbindung zwischen Bedienelektronik und Leistungselektronik zu sein. Auf der Leistungselektronik sind 3 Steckplätze für die Busdatenverbindung. Ich gehe mal davon aus, dass ich aus Versehen da mal den falschen benutzt habe. Auf jeden Fall funktioniert das Terranfeld jetzt wieder. Der Kunde ist glücklich, waren ganz nette Kunden. Waren über meinen Kollegen nicht ganz so gut zu sprechen. Der scheint wohl nicht ganz gut gelaunt dahin gekommen zu sein. Aber gut, das passiert jedem Kundendiensttechniker schon mal. Und wenn der dann um kurz vor 6 Uhr abends da ankommt, obwohl er schon seit 5 Uhr Feierabend hat und noch mindestens eine Stunde Fahrtzeit vor der Nase hat und auch noch ein falsches Ersatzteil im Voraus geliefert bekommt, dann ist man vielleicht nicht immer ganz so super freundlich. Ja, jetzt bin ich dann unterwegs zum nächsten Kunden. Das sind jetzt nochmal 22 Kilometer, wovon ich jetzt noch 19 Kilometer über habe. Ich nutze die Zwischenzeit mal, um eine Zigarette zu rauchen. Da war der gleiche Kollege übrigens auch vorher. Hat bei einer 3 Monate alten Waschmaschine, die ist also noch keine 3 Monate alt, aufgeschrieben, dass da die Stoßdämpfer zu wechseln wären. Fehlerbeschreibung lautet eigentlich nur Reklamation zu Auftrag sowieso, den ich nicht nachvollziehen kann. Der Kunde teilt mit, dass der Fehler weiterhin besteht. Ich habe also keinerlei Ahnung, worum es sich da handelt, was der Fehler sein soll und was der Kollege da diagnostiziert hat. Stoßdämpfer ein- und ausbauen ist ein bisschen Arbeit. Ich habe mich jetzt schon gerade ziemlich verzettelt mit dem ersten Kunden. Ich gucke mir das Ganze mal an, ob ich das wirklich für nötig erachte, die Dinger da einzubauen. Und wenn ich der Meinung bin, das wäre nicht nötig, dann fahre ich auch ohne diese Arbeit geleistet zu haben und sage dem Kunden, dass sein Gerät so in Ordnung ist. Gut, ja, dann kann ich in diesem Sinne eigentlich nur noch ganz kurz empfehlen, wenn man sich Hausgeräte kauft, dann sollte man sich Geräte kaufen, von denen man sicher sein kann, dass die Techniker vom Hersteller direkt kommen und auch dementsprechend die passenden Schulungen haben. Bei uns ist es so, wir reparieren alles von allen Herstellern. Und da ist es egal, ob es jetzt von AEG bis Zanker irgendwas ist oder ob es ein Kühlschrank, eine Mikrowelle, eine Spülmaschine, ein Herd oder was auch immer, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, sonst Abzugshaube, Gefrierschrank, Side-by-Side. Wir müssen irgendwie von all diesen Dingern Ahnung haben. Bei manchen Geräten kommt man einfach nicht an technische Unterlagen dran oder er ist sehr stark verzögert. Und da ist halt das Problem, dass der Kunde in dem Moment natürlich nicht mit dem Gerät arbeiten kann, solange es noch defekt ist. Ich glaube mal, wenn der Kollege beim ersten Mal gewusst hätte, was Fehler E5 heißt, hätte er wahrscheinlich auch direkt eben nachgemessen, gemerkt, aha, da fehlt ein Außenleiter, hätte die ganze Sache umgeklemmt und schon hätte der Kunde zufrieden wieder kochen können. Normalerweise, so wie das jetzt hier der Fall war, fehlender Außenleiter, ist es natürlich kein Fehler des Herstellers. In diesem Falle habe ich da einen Garantiefall draus gemacht, weil ich kann dem Kunden ja jetzt nicht einerseits 14 Tage Wartezeit aufbrummen und dann auch noch sagen, tja, lieber Kunde, da bist du aber selber schuld, hättest du mal deine Elektroleitung überprüfen müssen. Also da kann ich dem Kunden dann nicht irgendwelche Kosten auch noch aufbürdeln. Dementsprechend habe ich die Kosten jetzt auf den Hersteller des Induktionsfelds abgewälzt. Jo, gibt's da sonst noch was zu sagen zum Thema Induktionskochfelder? Also ich habe selber auch eins von einem namhaften deutschen Hersteller und bin damit super zufrieden. Ich habe die Möglichkeit, alle 4 Platten auf Boost- oder Powerstufe zu stellen und die geben dann auch alle 4 Power. Oftmals sieht man ja, dass die Geräte dann hin und her schalten zwischen vorderer und hinterer Platte, um die dann abwechselnd mit extra viel Strom zu versorgen, damit die extra viel Leistung kriegen. Was dann der ganzen Sache natürlich nicht sehr zuträglich ist, weil die Töpfe dadurch immer noch nicht schneller heiß werden. Also wenn ihr so ein gerade induktives Ceranfeld kauft, macht ruhig mal alle 4 Platten an und beobachtet, wie die angesteuert werden ob die wirklich alle vier gleichzeitig volle Power geben können oder ob die von vorne nach hinten takten. Das heißt also, mal wird vorne Leistung drauf gegeben und ein paar Sekunden später wird wieder hinten Leistung drauf gegeben und so wechselt sich die ganze Sache ab. Das ist meines Erachtens ein No-Go. Sollte heutzutage nicht mehr nötig sein, Geräte so bauen zu müssen. Und bietet mir dann auch, wie gesagt, nicht unbedingt den Mehrwert eines Induktionskochfeldes, nämlich den, dass ich schnell damit kochen und arbeiten kann. Jo, Kundin hat noch gesagt, wenn das Gerät jetzt gar nicht geht, dann will sie es zurückgeben und auf Gas umsteigen. Gas ist auch nett, allerdings längst nicht so cool wie Induktion. Induktion ist halt ein relativ kaltes Kochen. Natürlich kann man sich auch da die Hände verbrennen, aber zum Beispiel kriegt man da keine zündfähigen Temperaturen hin, dass man da zum Beispiel Papier mit zum Brennen kriegt. Somit hat man den großen Vorteil, man kann ein Induktionskochfeld auslegen mit Küchenkrepp und dann kann man darauf braten und die Spritzer werden sofort vom Küchenkrepp aufgefangen und anschließend ist das Induktionskochfeld wieder sauber. Das geht mit normalen Kochfeldern gar nicht, weil die viel zu heiß werden und mit Gaskochfeldern erst recht nicht, weil man da ja eh schon eine zündfähige Flamme hat. Da würde man sich sofort die Küche mit abfackeln. So, inzwischen ist dann 11.45 Uhr. Ich bin gerade erst bei meinem zweiten Kunden raus. Normalerweise schaffe ich so 3 Kunden bis 11 Uhr erledigt zu kriegen. Das war jetzt auch wieder so ein extrem schwieriger Fall. Da war der Kollege vorher und hat festgestellt, dass die Waschmaschine dann doch Geräusche macht und hatte Stoßdämpfer bestellt. Habe ich ja gerade schon berichtet. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Stoßdämpfer in den ersten 3 Monaten nicht kaputt gehen können und dementsprechend auch nicht kaputt waren. Allerdings war der Kunde jetzt so darauf verpicht, dass ich ihm dann ein paar Stoßdämpfer einbaue. Hätte ich natürlich auch machen können, einfach Stoßdämpfer rein und gehen. Und dann hätte er morgen wieder angerufen und gesagt, ja, das Geräusch ist aber immer noch da. Dementsprechend habe ich einerseits sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass es nicht die Stoßdämpfer sind, die da die Geräusche machen. Und andererseits habe ich natürlich auch noch lange gesucht, was da die Geräusche macht. Und das ist nicht ganz so einfach. Man muss nämlich die Maschine mit Wäsche füllen und man muss sie dann schleudern lassen. Und dann während die Maschine beim Schleudern diese Geräusche verursacht, muss man halt gucken, wo die Geräusche herkommen. Hier war es so, dass zwei Steckverbinder, die unten den Wasserlecksensor in der Bodenwanne miteinander verbinden, dass die auf der Bodenwanne auflagen, aber halt nicht richtig auflagen, sondern so halb in der Luft hingen und dementsprechend dann gegen die Bodenwanne geklappert haben. Vorher habe ich natürlich nochmal sämtliche Schrauben der Stoßdämpfer untersucht und sämtliche Schrauben der Kontergewichte befestigt, obwohl die alle fest waren. Und man muss dann jedes Mal das Gerät auseinanderbauen, zusammenschrauben, Probe laufen lassen. Wenn man die von vorne geöffnet hat, wenn man sie von hinten öffnet, kann man auch während des Betriebs hinten den Deckel offen lassen. Dann habe ich letztendlich noch sämtliche Stellfüße des Geräts wieder komplett in die Maschine reingedreht. Und nur einen benutzt, um das Gerät also fest auf dem Boden auszurichten. Ist auch so ein Hinweis für Geräte, die neu und laut sind. Niemals alle Stellfüße rausdrehen. Hauptsache, das Gerät steht in der Waage. So ein Gerät muss nicht in der Waage stehen. Das kann also leicht geneigt sein. Am liebsten ganz leicht nach hinten geneigt. Und einen Fuß, wirklich nur einen einzigen Fuß benutzen, um halt das Gerät fest auf den Boden zu stellen und dann aber auch nicht vergessen, die Kontermutter anzuziehen. Die Kontermutter sorgt dafür, dass der Fuß sich nicht losrappeln kann und dass das Gerät dann nicht irgendwann anfängt, von alleine durch die Gegend zu wandern. Sollte so ein Gerät übrigens auf einem Sockel stehen, egal ob das jetzt ein gemauerter Sockel ist oder ein gekaufter, ist da immer dafür zu sorgen, dass es nicht vom Sockel runterrutschen kann. Die gekauften Sockel haben eigentlich im Allgemeinen immer einen Rand, der das Gerät hält, in dem das Gerät also steht. Die gemauerten Sockel haben eigentlich keinen Rand und da ist es doch ratsam, irgendeine Kante oder sowas da anzubringen. Da bietet sich zum Beispiel ein Kantprofil an, was man dann unten auf den Sockel drauf dübelt, sodass das Gerät also nicht mit einem Fuß dann von dem Sockel runterrutschen und sich dann selbstständig machen kann. Jo, so viel zu Waschmaschinen bis jetzt. Nächster Kunde hat auch eine Waschmaschine. Fehler 5E, pumpt nicht mehr ab. Anschlüsse und Schläuche geprüft, Fremdkörperfalle sauber. Es gibt Waschmaschinen, da kann man den Pumpenflügel nicht sehen. Da ist vor dem Pumpenflügel noch eine große Scheibe, die ungefähr genauso groß ist wie das Ende der Fremdkörperfalle. Und dann rutscht da auch schon mal gerne irgendein Gegenstand dahinter. Wenn da jetzt ein Gegenstand hinter ist, der den Pumpenflügel blockiert, dann ist das natürlich nicht des Herstellers Schuld und somit ist der Einsatz dann kostenpflichtig. Weil man darf ja nur Wäsche waschen. Und man sollte sich vorher davon überzeugen, dass sämtliche Knöpfe fest sind, dass Reißverschlüsse fest sind, dass da keine Fremdkörper mitgewaschen werden, wie Münzen, Haarnadeln, Haargummis etc. Und die findet man halt häufiger schon mal in dieser Pumpe. Da werden wir dann gleich mal sehen, was das Gerät hat. Und dann melde ich mich später nochmal. Bis gleich. So, beim dritten Kunden bin ich dann auch jetzt raus. Die gute Dame hatte eine 2,5 Jahre alte Waschmaschine, die nicht abpumpen sollte. Wie schon gesagt, die Fremdkörperfalle wurde da kontrolliert. Ich kam also dahin, habe das Gerät erstmal auf Pumpen gestellt und konnte dann schon anhand der Trockenlaufgeräusche hören, dass sich da kein Wasser unten in dem Pumpengehäuse befindet. Was mir also sagt, okay, man hat also nochmal nachgeguckt, aber anschließend nicht nochmal probiert. Dann habe ich ein bisschen Wasser einlaufen lassen und die Pumpe wieder auf Pumpen gestellt und siehe da, das Gerät hat sofort abgepumpt. Das Ganze habe ich dann 3-mal wiederholt, also insgesamt 4-mal, wobei ich dann teilweise auch den Bottich habe volllaufen lassen. Das Gerät macht beim Abpumpen Folgendes, dass es immer wieder mal eine kurze Pause einsetzt und dann die Pumpe neu startet. Manchmal haben die Pumpen so Probleme beim Anlaufen, dass sie dann nicht wissen, in welche Richtung soll ich mich denn jetzt eigentlich drehen, weil das sind Asynchronpumpen, die können also in beide Richtungen drehen und funktionieren auch in beiden Richtungen. Aber diese Pumpe da, die machte nicht im geringsten irgendwelche komischen Geräusche. Sie hat sofort abgepumpt, es war ein ordentlicher Wasserstrahl zu hören beim Abpumpen. Der Bottich hat sich sehr schnell entleert, weswegen ich dann der Meinung bin, das Gerät ist in Ordnung. Ja, der Kundin habe ich dann mitgeteilt, dass an dem Gerät nichts dran ist und wie es nun mal so ist, wenn nichts kaputt ist, dann zahlt auch der Hersteller nichts für die Reparatur, weil es ist ja halt nichts kaputt. Dementsprechend muss der Hersteller da nicht für gerade stehen. Somit habe ich der Kundin dann angeboten, ich würde dann halt notieren, dass ich trotzdem eine Pumpe eingebaut hätte. Der Hersteller muss also jetzt die Pumpe und meinen Einsatz bezahlen und die Kundin ist fein außen vor, ist da fein raus. Hätte die Kundin jetzt nicht das Flusensieb kontrolliert und es wäre wirklich was dran gewesen, gut, dann hätte sie jetzt halt die Reparatur bezahlen müssen. Was jetzt wirklich die Ursache dafür war, kann ich nur vermuten. Ich vermute, dass da ein Fremdkörper dran gewesen ist, der beim Öffnen der Fremdkörperfalle halt rausgespült wurde. Ich glaube mal, wenn die Kundin noch einen letzten Versuch unternommen hätte, um zu testen, dann hätte sie wahrscheinlich auch nicht mehr auf meinen Kommen warten brauchen, sondern hätte sofort weiter waschen können. Nun ja, das kann passieren. Da steckt man halt nicht drin. Gerade auch als Kunde ist man dann natürlich immer ein bisschen vorsichtig, weil Wasser ausläuft oder man muss Wasser irgendwo wegschippen oder irgendwas trockenwischen. Man hat mit Strom zu tun und das Ganze hört sich natürlich erstmal ein bisschen gefährlich an und ist auch für den Laien nicht gerade super ungefährlich. Nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, die Kundin hätte nochmal nachgeguckt, dann hätte sich mein Einsatz für heute erledigt gehabt. Somit habe ich halt wieder eine halbe Stunde Zeit gebraucht, plus eine halbe Stunde Fahrzeit ungefähr. Also ist eine Stunde meines Arbeitstages für nichts und wieder nichts verloren gegangen. Ich bin jetzt unterwegs und habe noch 24 Kilometer zum nächsten Kunden. Der nächste Kunde ist ein Küchenhaus und der beklagt sich darüber, dass seine Inselhaube, die er wohl schon mal verkauft hat, nicht funktioniert. Zumindest steht das so auf dem Auftrag drauf. Handschriftlich wurde auf dem Auftrag noch vermerkt, dass die Dunstabzugshaube starke Laufgeräusche hat. Der Hersteller hat mir eine Elektronik mitgeliefert, aufgrund der Tatsache, dass die erste Aussage halt lautet, das Gerät würde nicht funktionieren. Für mich ist es jetzt sowieso etwas schwierig, da die Haube nicht aufgehängt ist, sondern nachher einfach noch am Boden liegt, kann ich kleine Unwuchten natürlich nicht feststellen. Da kann ich dem Kunden dann einfach nur sagen, Mensch, verkauf das Gerät, lass es beim Kunden hängen und wenn der sich dann beschwert, dann kommen wir gerne zum Kunden raus und reparieren es dann vor Ort, wenn wir den Fehler auch sehen können. Oder aber ich kann den Fehler direkt feststellen und stelle zum Beispiel fest, dass der Motor unwuchtig läuft, was ich mir gut vorstellen kann. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass der Motor nicht hundertprozentig befestigt ist, dass eine Schraube irgendwo lose ist. Dann fände ich es natürlich schade, wenn das Küchenstudio das nicht selber rausfindet. Oder aber ich könnte mir noch vorstellen, dass irgendwelche Leitungen im Gerät anfangen zu klappern. Mal schauen, was da so rauskommt. Am besten ist sowieso, wenn solche Geräte beim Kunden verbleiben und man dann mit dem Kunden reden kann und fragen kann, was hat das Gerät denn genau, wann macht es diese Geräusche denn genau sofort oder erst nach einiger Zeit oder wenn das Gerät warm ist oder wenn es kalt ist oder immer oder unerwartet und plötzlich, wie klingt das Geräusch, haben Sie eventuell eine Audioaufnahme? Wobei zum Thema Audioaufnahmen muss ich auch immer sagen, die bringen uns Technikern eigentlich erstmal überhaupt gar nichts. Wenn es nicht Geräusche sind, die nur ganz selten auftreten, bringen uns die Audioaufnahmen überhaupt gar nichts, weil die halt nicht stereo sind, beziehungsweise quadrophonisch aufgenommen sind. Das heißt, wir können zwar hören, dass da ein Geräusch ist, ja, aber wir können es nicht lokalisieren. Wir wissen nicht, wo wurde das Audiogerät hingehalten zum Zeitpunkt der Aufnahme, in welche Richtung. Und wo links, rechts, vorne, hinten kommt das Geräusch denn her? Beides bringt uns da, oder das bringt uns eigentlich erstmal gar nichts. Wie gesagt, bis auf, wenn so Geräusche nur ganz selten auftauchen, sporadisch, dann ist manchmal so eine Audioaufnahme sehr hilfreich. Ich beobachte gerade den Flieger, der hier gleich auf dem Flughafen Köln-Bonn landen wird. Bis nach Leverkusen zum nächsten Kunden habe ich noch 19 Kilometer. Zum Thema Dunstabzugshauben. Dunstabzugshauben werden oft sehr, sehr hoch angebracht und die Kunden beschweren sich dann, dass die Saugleistung nicht vernünftig ist. Andererseits, bei Dunstabzugshauben geht man heutzutage von einem Abluftrohr mit einem Durchmesser von 150 mm aus, das heißt also auch eine 150 mm Kernbohrung, die dann die Luft nach draußen führt. Je länger da der Luftweg von der Haube bis nach draußen ist und je verwinkelter dieser Luftweg ist, gibt ja diese wunderschönen flachen Kanäle, die man da zum Beispiel benutzen kann. Die haben so 90 Grad Winkeladapter. Die haben zwar dann auch einen Querschnitt von 150 mm, allerdings durch diese scharfen Winkel, die da auftreten, verwirbelt sich da drin gerne schon mal die Luft und man hat also mehr Geräusche als Leistung. Eine 90 cm Dunstabzugshaube sollte also irgendwo 600 Kubikmeter schon wegfördern können. 450 ist das absolute Minimum. Je weniger Kubikmeter so eine Haube von sich aus wegschaufeln kann, desto lauter ist die auch, weil man muss die dann ja auf Vollgas stellen, wenn man Leistung haben möchte. Und Vollgas ist nun mal laut. Hat man also jetzt zum Beispiel großdimensionierte Windräder, Windschaufeln und einen großdimensionierten Motor, kann man dann mit halber Leistung fahren und trotzdem genauso viel Luft rauspusten, wie mit einer Dunstabzugshaube, die kleindimensioniert ist. und dann auf voller Stufe laufen muss. Ein Kaufkriterium also hoher Luftmengendurchsatz. Weiter, wie gesagt, ist darauf zu achten, den Luftaustritt so nah wie möglich an die Dunsthaube zu bringen und den auch so flexibel wie möglich zu gestalten. Und da bieten sich so Aluminiumrohre an, die also den großen Vorteil haben, dass man sie so ein bisschen formen kann. Und dann formt man das Ganze eher so wie so ein Kleiderhaken. Das heißt, man geht also aus dem Kamin hoch, aus dem Dunstabzugshaubenkamin hoch, macht dann eine Schlaufe und geht dann weg zur Seite oder nach hinten, um die Luft wegzuführen. So 90 Grad Winkel sind immer mit extremen Luftverwirbelungen verbunden. Und da die Schläuche ja nie glatt von innen sind, hört man das dann da noch umso besser. Am besten, die beste Dunstabzugshaube ist immer die, wo man direkt im 90 Grad Winkel hinten raus durch die Wand weg kann. Da hat man dann auch am wenigsten Geräuschbelästigung. Wenn man so Schläuche verlegt oder auch Kabel oder Luftkanäle verlegt und die sind länger oder lang, dann passiert es gerne schon mal, dass die Dunstschwaden auch in diesem Rohr oder in diesem Schlauch schon kondensieren. Das ist ja Luftfeuchtigkeit, die man da abführt. Und sich dann das Wasser in dem Schlauch sammelt. Da auf jeden Fall mal kontrollieren, dass das alles so gelegt ist, dass man also einen höchsten Punkt hat, von dem aus dann ein Gefälle nach außen geht und niemals umgekehrt. Erleben wir halt auch oft genug und dann machen die so Schlürfgeräusche irgendwann oder es pustet wirklich mal Wasser raus, was eher selten der Fall ist. Eine Dunstabzugshaube ist immer dann gut, wenn sie auf erster Stufe einen 5-Euro-Schein unterm Filter halten kann. Das heißt, man macht die auf volle Leistung an, hängt den 5-Euro-Schein darunter und schaltet dann Stufe für Stufe runter. Und wenn auf Stufe 1 dieser 5-Euro-Schein immer noch kleben bleibt, dann weiß man, dass der Luftdurchsatz an diesem Punkt, wo da der 5-Euro-Schein klebt, groß genug ist. Und wenn man das an verschiedenen Stellen testet, dann weiß man auch, ob die Dunstabzugshaube eine vernünftige Leistung hat. Jetzt kann man das natürlich im Küchenstudio vor Ort eventuell testen, allerdings zu Hause sehr schwierig. Und da, wie gesagt, ist das Thema Luftverwirbelungen ganz groß. Wenn die Luft im Kanal verwirbelt wird, statt rauszugehen, dann hat die Haube natürlich auch keine Leistung mehr. Also da ruhig mal drauf achten, wenn ihr so neue Hauben installiert. Ich werde dann gleich mal davon berichten, wie es mit der Haube jetzt aussah, zu der ich jetzt fahre. So, da bin ich schon wieder zurück von der Dunstabzugshaube aus dem Küchenstudio. Die Dunstabzugshaube war also nicht verkauft, sondern die hängt in der Ausstellung des Küchenstudios. Problem war auch weniger, dass die Haube Geräusche macht oder dass sie rappelt, sondern dass das Licht flackert. Dafür verantwortlich ist natürlich die Elektronik und die sitzt neben dem Auslass der Luft, sprich in dem Kanal, der da nach oben geht, an dem auch die ganze Inselhaube hängt. Dazu muss man also den Kanal, der aus zwei Teilen besteht, oben ist er angeschraubt, unten nur aufgelegt, muss man den Kanal also nach oben schieben, um dann an die Elektronik drankommen zu können. Problem hier war, da das Gerät noch die Originallänge besitzt, sind die Kanäle recht lang und man kann zwar den unteren nach oben schieben, kommt dann aber immer noch nicht an die Elektronik dran. Und da ich keinen Lift bei habe, mit dem ich die Haube dann kontrolliert nach unten ablassen kann, kam ich da jetzt nicht an die Elektronik dran und habe den Kunden vertröstet auf ein anderes Mal und ihn gebeten, dass seine Mitarbeiter die Haube abhängen, sodass ich also beim nächsten Mal einfach auf dem Boden arbeiten kann oder auf dem Tisch und dann brauche ich nur noch eine Steckdose zur Kontrolle. Also eine recht simple Sache. Ja, gut. Ich bestelle für die Haube jetzt aber auch nochmal zusätzlichen Trafo. Ich hoffe mal, dass es den da einzeln gibt, ansonsten haben wir ein Problem. Ja, also wenn ihr euch Hauben kauft, denkt nicht nur an die Luftgeschichte, sondern schaut euch auch an, wo sitzt die Elektronik? Ist die zugänglich? Oder muss der Techniker für eine Reparatur dementsprechend die ganze Haube erstmal abhängen? Was in der Garantiezeit nicht so das Problem ist und nach der Garantiezeit dann aufgrund des Mehraufwandes doch sehr teuer werden kann. Ja, jetzt sind wir unterwegs zum nächsten Kunden. Wir, also ihr und ich. Ein Standherd, gekauft am 30. Oktober diesen Jahres. Der Auftrag ist vom 10. November, sprich, da war das Gerät gerade mal 11 Tage alt. Und da steht drauf, der Backofen des Standherds wird überhitzen. Und man hat mir schon direkt einen Thermostaten mitgegeben. Kann ich nachvollziehen, bei dem Gerät gibt es immer wieder mal Probleme mit Thermostaten. Und dann werden wir gleich mal gucken, was da in 2,7 Kilometern auf uns wartet. Die Reparatur ist normalerweise recht simpel und einfach. Man öffnet den Zugang zu den Reglern, schraubt den Thermostaten da raus, schneidet den vorne und hinten ab, holt den Fühler raus und verlegt das neue Kapillarrohr des Fühlers neu. Kapillarrohr, also so ein Thermostat, funktioniert nach dem Luftausdehnprinzip. Dieses Kapillarrohr ist mit einem Gas gefüllt. Der Fühler selber, das Ende, ist etwas dicker, da ist also etwas mehr Gas drin. Und das dehnt sich also definiert aus. Und durch dieses Röhrchen kann dieses Gas seinen Druck verteilen bis auf den Thermostaten selber. Da ist dann halt eine Membran. Und die schaltet dann je nach eingestellter Temperatur die Heizungen an oder aus. Wie gesagt, da gibt es bei diesem Gerät schon mal des Öfteren Probleme. Da gibt es auch neue Thermostaten, andere Regelthermostaten. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell und einfach da jetzt die Reparatur erfolgt. Da es sich um einen Standherd handelt, gehe ich mal davon aus, das Ganze funktioniert jetzt ziemlich schnell. Ich will nur hoffen, dass es sich dabei nicht um einen Falschanschluss handelt, denn auch das ist gerne schon mal das Problem. Herde werden geliefert mit einer Herdanschlussklemme oder einem Herdanschlusskasten. Da sind in der Regel 6 Schrauben drin. Es kommen aber nur 5 Leitungen aus der Wand. Und wenn man da was falsch macht, dann kann es schon mal gerne passieren, dass entweder ein Teil des Herds nicht funktioniert. Der Herd ist in 3 Teile unterteilt. 2 Platten sind ein Teil, die anderen beiden Platten sind der nächste Teil und der Backofen ist dann der dritte Teil. Jetzt klingelt gerade hier mein Telefon. So, raus bei dem Herd. Da war tatsächlich der Thermostat kaputt. Das Ding war also niegelnagelneu, gerade mal irgendwie 2,5 Wochen alt. Die Kundin hatte versucht, einen Kuchen zu backen und der war natürlich sehr schnell schwarz, weil die Temperatur einfach nicht abgeschaltet wurde und das Gerät ganz schnell aufgeheizt hat bis 275 Grad. Ja, eigentlich eine recht simple Sache, also eben den dann doch nicht Standherd, sondern Einbauherd eben rausgeholt. Und dabei habe ich erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also Leute, das geht überhaupt gar nicht, wenn euch der Elektriker den Herd anschließt und dann zum Beispiel vom Ceranfeld die Erdungslasche da festmacht, wobei die Schraube irgendwie gar nicht fest am Blech dran ist, das Ganze also vor sich hin wackelt und dann am Herdanschlusskasten 5 einzelne Leitungen rausgucken, die dann irgendwo unter der Zugentlastung untergeklemmt sind. Natürlich hat die Zugentlastung dann keine Funktion mehr, weil die 5 einzelnen Leitungen zu dünn sind. Ein kräftiger Ruck hätte mir also gezeigt, dass ich da 5 Kabel auf einmal rausziehen kann. Also da muss schon, wenn dann auch die komplette Leitung untergeklemmt sein, damit es wirklich sicher ist. Ja, habe ich dann mal eben den Thermostaten gewechselt und die Erdanschlussklemme da ordentlich befestigt und die Isolierung ordentlich untergeklemmt, so dass die Kundin jetzt einerseits wieder sicher mit dem Gerät umgehen kann und andererseits auch wieder einen Kuchen backen kann. Mein Vermerk, der erste Kuchen nach der Reparatur gehört dem Kundendiensttechniker, fand sie nicht ganz so lustig. Ich glaube, sie hatte schon einen weggeschmissen und wollte jetzt nicht noch den zweiten weggeben. Schade eigentlich, ich hatte noch Lust auf ein Stück Kuchen. Mit ein bisschen Glück wäre es ja sogar ein veganer Kuchen geworden, so ein Hefekuchen oder so. Ohne Milch und stattdessen nur mit Wasser oder Sojamilch. Ah ja, dann fahren wir jetzt mal zum nächsten Einsatz. Der ist nochmal 25 Kilometer entfernt. Ab hier ist auch wieder bei einem Händler, diesmal ein Elektrofachmarkt. Da steht eine Waschmaschine, die Fehler E4 zeigen soll, sprich Wasserzulauffehler. Was dann so viel heißt wie, hör mal, ich habe jetzt eine bestimmte definierte Zeit gewartet und habe bis dahin nicht genug Wasser bekommen. Was natürlich auch in keinem Wasser resultieren kann oder halt zu wenig. Sprich, entweder liegt ein Defekt vor und das Gerät kann gar kein Wasser ziehen oder der Wasserdruck ist zu niedrig und das Gerät braucht zu lange, um Wasser ziehen zu können. Der niedrige Wasserdruck wurde hier direkt vom Händler ausgeschlossen. Der hat den Fehler auch gemeldet, weil das Gerät bei ihm steht jetzt. Dann gehe ich davon aus, dass eins der beiden Ventile nicht richtig schaltet oder gar nicht schaltet oder im schlimmsten Fall sogar die Elektronik defekt ist, die die Ventile schaltet. Da müssen wir mal gucken, in der Hoffnung, dass der Händler denn auch einen Wasseranschluss hat, weil wenn der nämlich keinen zur Verfügung hat, dann habe ich ein Problem. Oder der Händler. Weil dann kann ich das Gerät nämlich nicht fertig reparieren, kann anschließend keine Sicherheitsprüfung durchführen und dementsprechend das Gerät auch nicht zur Nutzung freigeben. Bleiben wir gespannt. Achso, übrigens, der letzte Beitrag hier von mir, der wurde durch ein Telefonat unterbrochen. Ich glaube, das habt ihr gehört. Und wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid, warum ich da nicht nahtlos an das letzte Gespräch andocke. Ich werde dann berichten, wenn ich beim nächsten Kunden rauskomme. Und dann erzähle ich euch, was da dran war. Bis gleich. Man soll ja mit vollem Mund eigentlich nicht reden. Aber ich musste mir gerade echt mal ein Stück Schokolade in den Mund schieben. Boah, habe ich mich schon wieder aufgeregt. Also, ich war ja in diesem Elektrofachmarkt, wo da eine Waschmaschine steht, die wohl im Spülvorgang kein Wasser ziehen soll oder zumindest nicht schnell genug. So, komme ich da hin, gehe an die Information, sag Bescheid, wer ich bin, woher ich komme. Naja, nee, da weiß ich jetzt nichts von. Da müssen sie mal da in die Abteilung gehen. Okay. Also laufe ich mit meinem 20 Kilo schweren Werkzeugkoffer und einem vermutlichen Ersatzteil durch die Abteilung durch oder in die Abteilung, um dann festzustellen, dass der auch von nichts weiß. Müssen wir mal die Kollegin fragen. Und wie das ja in so Elektrofachmärkten ist, die laufen auch schon mal gerne weg, die Kollegen. Also sind wir dann der Kollegin hinterhergelaufen, die dann sagte, ja, da steht ein Gerät, haben wir hier stehen? Da. Ist ein Zettel drin, steht drauf, defekt, Kundendienst kommt zwischen dem 11. und 17. oder zwischen dem 22. und 28. oder so. Keine Fehlerbeschreibung, überhaupt gar nichts. Man konnte sehen, das Gerät ist gebraucht, aber das war's dann. Ja, ich sage immer, ich bräuchte schon so ein bisschen Wasser, damit ich die mal anschließen kann. Und Strom wäre auch ganz nett. Sonst kann ich die ja nicht testen. Ja, nee, dann muss ich erstmal gucken, wo wir das hier haben. Habe ich keine Ahnung. Läuft. Und kommt irgendwann mit einem anderen Kollegen wieder. Also der vierte inzwischen. Ja, der so, nee, also Wasser, habe ich keine Ahnung, wo das hier ist. Ich komme gleich wieder. Kommt der fünfte Kollege mit einer Sackkarre und schiebt also die Waschmaschine in die Personalküche. Ich sag, wo muss sie denn hier angeschlossen werden? Ja, hier unter der Spüle. Mach den Spülenschrank auf, der voll war mit irgendwelchem Reinigungszeug und allem möglichen anderem Kram. Wo sich aber der erste Blick so von mir auf den Siphon und das Abflussrohr, dieses flexible Abflussrohr da gefangen hatte. An dem Abflussrohr war schon so Panzerklebeband drum gewickelt und sah alles nicht so sehr vertrauenserweckend aus. Ich sag, hören Sie mal, ich gehe da jetzt ungerne dran, weil wenn das nachher undicht ist, wenn ich hier fertig bin, dann muss ich die Küche bezahlen. Würden Sie mich davon freistellen? Da ist er sofort schon selber da unter den Schrank gekrochen und hat den Schlauch da abgedreht. Wobei ich ihm dann irgendwann sagen musste, hören Sie mal, ich glaube, Sie schrauben da in die falsche Richtung. Dann habe ich ihm den Schlauch gegeben, den ich da gerne dran gehabt hätte, damit ich die Waschmaschine testen kann. Hat er auch gemacht und dackelte ab. So, dann habe ich Wasser in die Maschine laufen lassen. Funktionierte super. Die Maschine hat also zwei Einlassventile, die man einzeln ansteuern kann im Testprogramm. Und die haben also super Wasser genommen. Dann habe ich die Maschine zum Abpumpen bringen wollen. Doch siehe da, sie pumpte halt nur sehr, sehr, sehr langsam und man hörte, wie sie Luft saugte. Und das heißt also immer, dass der Weg vom Bottich zur Pumpe irgendwie verstopft ist. Ja, und dann habe ich geguckt, dass das Wasser so weit wie möglich da rauskommt. Habe die Maschine nach hinten gekippt und drei so Farbschutztücher, so Farbmagneten heißen die, glaube ich, auch in der Werbung, aus dem Flusensieb rausgeholt, was ja jeder Kunde selber rausholen könnte, wenn er sich denn dann mal seine Bedienungsanleitung durchlesen würde. Und habe also gesagt, nee, also das ist jetzt keine Gewährleistung, da kann der Hersteller nichts für, wenn das die Ursache für die Fehlfunktion ist. Diesen Einsatz bezahlt der Hersteller nicht, diesen Einsatz muss der Kunde bezahlen. Und da der Kunde in dem Moment für mich der Ansprechpartner des Elektromarktes war, habe ich also die Rechnung auf den Elektromarkt geschrieben und habe in meinem Technikerbericht reingeschrieben, was ich getan habe, sprich drei Farbschutztücher entfernt, einen Probelauf gemacht und danach funktionierte alles wieder. Ja, den Bericht war er auch bereit zu unterschreiben, die Rechnung nicht. Ich wäre wohl der erste Techniker, der es wagen würde, diesem Elektrofachmarkt da eine Rechnung auszustellen. Wie ich denn auf die Idee kommen würde, sowas zu tun. Ich sage, hören Sie mal, das ist meine Vorschrift. Ich muss danach handeln. Wenn der Hersteller nicht schuld ist an dem Problem, ist halt Kundenschuld, dann muss der Kunde auch latzen. In dem Moment sind Sie mein Ansprechpartner, also muss ich das Geld bei Ihnen kassieren. Oder muss Ihnen die Rechnung ausstellen. Ja, und außerdem wäre es ja auch eine Frechheit, dass ich das da nicht angeschlossen hätte. Ich sage, ich hätte das ja angeschlossen, nur sie waren erstens viel schneller, als dass ich meinen Zettel hier zücken konnte, indem sie mich halt davon befreien, dass, falls hier irgendwas undicht wird, dass ich unschuldig bin. Ja, und sowieso, und ich soll ihm doch mal jetzt mal bitte meinen Namen nennen und er wolle mich nicht wiedersehen. Ist doch gut, gerne. So ist mein Name. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ist der gute Herr doch etwas ausfallend geworden. Ziemlich lautstark. Also Verkäufer, die es nicht schaffen, in ihrem eigenen Gebiet da ruhig zu bleiben, sollten wahrscheinlich dann den Job wechseln oder Urlaub machen. Mir hat die Schokolade zumindest schon mal sehr gut geholfen. Ich habe auch kein Problem mit dem Typen gehabt, der wohl eher mit mir. Also wisst ihr Bescheid, wenn ein Kundendienst kommt, kann es kostenpflichtig werden. Habt auf jeden Fall Geld parat, um eure Schulden sofort zu begleichen. In den meisten Fällen haben die Techniker die Möglichkeit, ein Auge zuzudrücken. Wenn der Techniker gut drauf ist, wird das auch tun. Und wenn ihr ihm nicht blöd kommt, wird das erst recht tun. Nur, wenn ihr ihn mit den Worten begrüßt, so ein Scheißgerät, hätte ich mir was Vernünftiges gekauft, so eine Kacke hier, ist klar, hat der Techniker auch ganz schnell die Möglichkeit zu sagen, ja, schau mal her, lieber Kunde. Das Gerät ist das nicht schuld, sondern du bist das schuld, weil du hast hier nicht deine Farbschutztücher zum Beispiel aus dem Flusensieb entfernt. Oder hast das Gerät falsch bedient. Hast dich nicht an der Bedienungsanleitung orientiert oder wie auch immer. Also immer etwas vorsichtig sein, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Seid einfach lieb zu eurem Kundendiensttechniker und bitte, bitte, bitte, bitte, ihr brecht euch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr eurem Kundendiensttechniker auch mal ein Getränk anbietet. Ich erlebe es in letzter Zeit immer häufiger, dass Kunden nicht daran denken, ihren Gästen, die wir ja nun mal sind als Techniker, ein Getränk anzubieten. Ich möchte nicht bei jedem Kunden etwas trinken, aber es wäre manchmal schon sehr nett, wenn man irgendwo irgendwas kriegen würde. Vor allen Dingen so, wenn ihr da sitzt und euren Kaffee schlürft, dann bietet doch dem Techniker einfach auch einen Kaffee an. Der kann ja immer noch ablehnen. Der muss ja jetzt auch nicht die Auswahl aus Wasser, Milch, Kaffee, Saft, Cola, Bier kriegen, sondern entweder Wasser, Saft, Wasser, Cola, Wasser, Kaffee. Wenn ihr ihm so eine Auswahl aus zwei Getränken geben würdet, ihr würdet den glücklichsten Techniker der Welt erleben. Trinkgelder sind genauso ein Thema. Ein Trinkgeld ist dafür da, um jemandem seine Anerkennung zu zeigen. Wenn also der Techniker es schafft, bei seinem ersten Besuch die Maschine instand zu setzen und das kostenlos und das oftmals, obwohl ihr selber schuld gewesen seid, dann ist es doch ein leichtes für euch, mal irgendwie 1, 2, 5 oder 10 Euro springen zu lassen. Es tut euch nicht weh, ihr habt im Gegenteil sogar mehrere zig Euro gespart, weil der Techniker die ganze Sache für euch kostenlos gemacht hat und die Kosten auf den Hersteller abgewälzt hat. Aber ihr seid glücklich und dann äußert auch euer Glück, indem ihr einfach dem Techniker auch ein bisschen glücklich macht. Ich würde mich auch schon freuen, wenn ich einfach irgendwo mal, was weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade in der Hand gedrückt bekomme oder wenn man mich nach einem Kaffee fragt. Und das bitte nicht, wenn die Arbeit schon erledigt ist, sondern kurz nachdem man die Wohnung betreten hat, dass man dann einfach einen Kaffee bekommt. Damit man während seiner Arbeit am Kaffee schlürfen kann und nach getaner Arbeit die Wohnung ordentlich verlassen kann. Ich kann natürlich ein Gerät reparieren und danach sieht's aus wie Hulle. Ich kann aber auch genauso gut ein Gerät reparieren und danach sieht's aus, als wäre vorher nichts passiert gewesen und die Putzfrau wäre sogar noch zwischendurch da gewesen. Wie ich meinen Arbeitsplatz verlasse, hängt natürlich auch extrem viel von euch ab. Seid ihr nett zu mir, begrüßt mich mit einem freundlichen Lächeln, erklärt mir, was an eurem Gerät dran ist, sorgt dafür, dass ich eine vernünftige Arbeitsatmosphäre habe, bin ich auch ganz schnell und ganz leise wieder raus und nichts ist passiert. Seid ihr aber blöd zu mir und ich kann euch den geringsten Fehler nachweisen, werde ich das auch tun und dann zahlt ihr. So mal als kleinen Hinweis. Meine nächste Fahrt dauert noch 36 Kilometer und führt mich zu einem Kunden mit einem autarken Induktionskochfeld in einem Küchenstudio gekauft im Januar diesen Jahres. Es handelt sich hierbei schon um ein Austauschgerät und die Fehlermeldung lautet, nachdem die Platte eingestellt wurde, lässt sie sich nicht mehr verändern. Also ich gehe mal davon aus, dass die Leistung der Platte sich nicht mehr regeln lässt. Dazu kann ich nur sagen, wer billig kauft, kauft zweimal. Also man kann nicht erwarten, dass man ein Produkt zu einem Bruchteil des Preises eines Markenherstellers bekommt und das Ganze dann ohne Probleme funktioniert. Dieses Ceranfeld hier, ein autarkes Induktionskochfeld, kostet den Importeur im Einkauf 80 Euro. Ja, mal eben auf der Zunge zergehen lassen, 80 Euro. Ein autarkes Ceranfeld eines namhaften Herstellers kostet im Verkauf 800 Euro. Wenn dieses importierte Ceranfeld einen Verkaufspreis von 300 oder 400 Euro erzielt, dann ist es immer noch zu einem Bruchteil des Preises zu erhalten, den ein Markengerät kostet, nämlich zur Hälfte. Leute, ihr könnt nicht verlangen, dass diese Dinger wirklich genauso gut sind wie Qualitätsware. Dann bitte, wenn ihr keinen Ärger haben wollt mit solchen Geräten, kauft es euch erst gar nicht. Es ist ja nicht nur einmal, dass man den Ärger hat, dass der Kundendiensttechniker rauskommen muss, um den Fehler zu diagnostizieren. Oftmals muss er ja auch noch ein zweites Mal kommen, um das defekte Ersatzteil dann einzubauen, was er in der Zwischenzeit bestellt hat. Und manchmal geht so ein Gerät auch öfter als einmal während der Garantiezeit kaputt, sodass man dann halt wieder den Ärger hat, zu Hause bleiben zu müssen. Also als gut gemeinten Hinweis, kauft euch Markenware und informiert euch wirklich, welche Geräte absolute Markenware sind. Dazu reicht es nicht, sich im Internet irgendwelche Bewertungen durchzulesen. Es reicht nicht, sich bei großen Online-Versandhändlern eine persönliche, private Bewertung durchzulesen, sondern macht euch kundig über das Unternehmen, das das Produkt herstellt. Wo sitzt dieses Unternehmen? Woher bezieht es seine Teile? Wo wird das Gerät gefertigt? Wenn ihr die Möglichkeit habt, schraubt es auf und schmeißt einfach mal einen Blick rein. Sind die Kabel ordentlich verlegt oder laufen sie wirr durch die Gegend? Sitzen die Stecker alle ordentlich fest oder fallen die schon von alleine ab, wenn man sie nur anguckt? Hat man scharfe Kanten, an denen man sich schneiden kann, oder ist alles vernünftig entgratet? Und anhand dieser Merkmale kann man schon erkennen, ob man da mit Qualität arbeitet oder nicht. Beim Thema Hausgeräte kann ich zum Beispiel dazu nur sagen, dass alteingesessene ehemals deutsche Hersteller zwar immer noch auf dem Markt zu erhalten sind, allerdings dann unter der Regie eines anderen Konzerns. Da möchte ich zum Beispiel mal die Nürnberger AEG nennen, die ja seit der Fabrikschließung in Nürnberg keine Waschmaschinen mehr in Deutschland herstellt. Also steht auch nirgendwo mehr Made in Germany drauf, wie das früher mal war, was ja auch ein großes Verkaufskriterium war. Sondern die Firma AEG wurde ja vor einigen Jahren aufgekauft von der Firma Electrolux. Und man findet also heutzutage immer noch AEG-Geräte. Zumindest steht AEG vorne drauf. Und die Technik, die drin ist, hat mit der AEG von früher nichts mehr zu tun. Genauso verhält es sich auch mit Bauknecht. Bauknecht wurde schon vor längerer Zeit aufgekauft von der Firma Whirlpool aus Amerika. Da gibt es auch noch andere Tochterfirmen, genauso wie es auch bei Electrolux andere Tochterfirmen gibt. Und die Technik, die sich in den Whirlpool bzw. in den Bauknecht-Geräten findet, ist auch nicht das, was früher mal die Firma Bauknecht entwickelt hat, beziehungsweise ist auch keine Weiterentwicklung mit den Leuten und unter der Regie vom Bauknecht. Das gleiche gibt es auch mit der Firma Blomberg, früher auch mal die Miele aus Westfalen genannt. Die Firma Blomberg war ansässig in Aalen in Westfalen. Die Firma Blomberg ging dann irgendwann pleite und die Markenrechte wurden dann gekauft von dem türkischen Beko-Konzern. Und heutzutage findet man also auch wieder Blomberg-Geräte, wo aber die Technik von anderen Ingenieuren drin steckt. Und so kann man eigentlich in der ganzen Hausgeräte-Sparte immer wieder Geräte sehen, die sich ähneln, die optisch irgendwie gleich sind und dementsprechend dann auch technisch gleich sind. Man sollte halt wissen, dass der Name nicht unbedingt nur für Qualität steht. Um aber jetzt hier nicht nur zu bashen, sondern auch mal so ein bisschen andere Hintergrundinformationen zu geben, möchte ich zum Beispiel da die Firma Siemens und Bosch nennen, die ja, wie aus den Medien bekannt, eine lange, lange Kooperation hatten, die sie inzwischen aufgekündigt haben. Die Firma Siemens und Bosch bauten Geräte unter der BSH, Bosch Siemens Hausgeräte, nicht nur für Siemens und Bosch, sondern auch für Constructa, Neff, Gaggenau, Barley und König. König mit C am Ende, OE und C. All diese Geräte sind Geräte aus dem Hause Bosch Siemens. Auch da gibt es verschiedene Unterschiede. Zum Beispiel ist Barley die Sparte für die Küchenlieferanten. Da werden also dann Spülmaschinen, Herde etc. direkt an die Küchenlieferanten geliefert. Die haben eine eigene Vertriebsstruktur. Das gibt alles nochmal Sonderkonditionen und Extrapreise. Und somit kann also der Küchenlieferant relativ günstig eine Küche mit Geräten anbieten, die nicht schlecht sind, aber halt auch nicht das Hochwertigste, was man sich so vorstellen kann. Weil Barley ist dann so die Schiene der günstigeren Geräte. Genauso gibt es bei den Standgeräten auch eine Schiene. Das ist dann Constructa, beziehungsweise neuerdings auch König. Ist so die Schiene für die junge Familie. Zum Beispiel haben Constructa Waschmaschinen entweder gar keine oder nur ganz kleine Displays, während dann halt die ähnlichen Geräte aus der anderen Schiene mit einem anderen Hersteller aufgedruckt dann größere Displays haben und vielleicht ein paar Funktionen mehr. Letztendlich ist die Technik, die da drin steckt, sprich der Bottich, der Motor, die Ventile, die Pumpe, die Schläuche, die Aufhängung, die ist prinzipiell gleich. Da unterscheidet sich dann die Sache mit 6, 7, 8 Kilo Waschmaschinen, 1200 oder 1400 Schleuderumdrehungen, wobei 1000 ja heutzutage gar nicht mehr verkauft werden. Und so seht ihr also, dass man in einem Konzern verschiedene Schienen fährt. Dann gibt es halt die Schiene für die gehobenere Familie, sprich die Golfklasse, die Passatklasse und die Bentley-Klasse. Da reden wir dann also von Gaggenau zum Beispiel, die Top-Küchenausstattung oder Neff, die auch im Einzelhandel zu finden sind. Ja, und dann gibt es noch, möchte ich nicht außen vor lassen, die Firma Miele, die ja als Inhaber geführtes Unternehmen auch komplett in Deutschland fertigt. Mein letzter Stand der Dinge war, dass nur Gummiteile aus Belgien kommen. Alles andere wird in Deutschland gefertigt und das sogar für Miele in Behindertenwerkstätten etc. Da einfach mal die Augen offen halten, ob man nicht vielleicht besser ein gutes, gebrauchtes Produkt kaufen kann als ein zu günstiges, neues Produkt. Manchmal erhält man ja schon gute, gebrauchte Produkte mit einem Jahr Gewährleistung vom Händler oder Garantie. Für weniger Geld, als man ausgeben würde für ein günstiges oder zu günstiges neues Produkt. Und manchmal muss man seine Ansprüche einfach runterschrauben und sagen, okay, ich will jetzt kein autarkes Induktionskochfeld für das Geld, sondern für das Geld nehme ich mir ein normales autarkes Kochfeld. Dann habe ich da halt auch weniger Probleme. Gut, ja, ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht zu viel Scheiß erzählt und ihr seid nicht zu verwirrt. Wenn da Fragen sind, einfach ab in die Kommentare mit den Fragen, sodass ich die dann auch öffentlich beantworten kann, damit jeder was davon hat. Oder auch wenn ihr konkrete Fragen zu euren Hausgeräten habt oder falls eine Neuanschaffung ansteht, bin ich da gerne bereit, mal zu helfen und die Fragen öffentlich zu beantworten. Und deswegen bitte die Fragen ab in die Kommentare. Nur per E-Mail fragen bringt zwar dir was, aber nicht der Öffentlichkeit. Und dafür ist der Podcast ja nicht gedacht, sondern der Podcast soll ja der Allgemeinheit dienen. Ja, dann gucken wir mal, was das autarke Induktionsfeld uns gleich erzählt. Und dann melde ich mich von da aus nochmal wieder. Ja, ein paar Worte zum Induktionskochfeld. Es stellte sich also heraus, dass der Kunde zwar jede einzelne Platte anwählen konnte, die dann auch sofort mit voller Leistung startet, er dann die Leistung zwar runter, aber nicht wieder hoch regulieren konnte, sprich die Sensortaste für die Plus-Funktion, die hat's nicht mehr getan. Also habe ich das Glas abgeschraubt, die Sensortaste ist also mit einer Feder unter das Glas gedrückt und diese Feder war sehr stark weiter runter als die anderen Federn der anderen Tasten. Also habe ich die Feder einfach ein bisschen lang gezogen und schon hat die Plus-Taste wieder funktioniert. Gut, jetzt muss ich erstmal tanken gehen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne bei Facebook oder Twitter oder hinterlasst mir einen Kommentar auf www.weichspüler.net. Ich würde mich freuen und mache auch gerne weitere Podcast-Folgen für euch. Bis denn!